Seine Egozentrik, die war atemberaubend. Wenn er etwas erreichen wollte, konnte er lügen, betrügen, schmeicheln, flehen, drohen, schreien. Alles in Perfektion. Und wenn er es erreicht hatte, war er imstande und zerbrach es. Oder er warf es weg. Und sonst? Etwas sehr Merkwürdiges. Er war ganz und gar kein Lennox. Ich kannte seinen Vater, seinen Großvater, die ganze Familie. Francis war in jeder Hinsicht anders als sie. Tja, die Natur macht eben doch Sprünge. Oh ja, oh ja. Aber wenn man über so viele Jahre Lehrerin ist, entwickelt man Instinkt in solchen Dingen. Und immer hatte ich das Gefühl, Francis war kein Lennox. Auf dem Bild da drüben können Sie ihn sehen. Ja? Ja, es stammt aus dem Jahr, in dem er das Stipendium gewonnen hatte. Seltsam. Was? Ich könnte schwören, ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Oh, Verzeihung. Zeit für mich, schlafen zu gehen. Und ich verabschiede mich. Ich habe Ihnen keinen Tee angeboten. Erstens, weil Tee kein Getränk für einen Mann ist. Und zweitens, weil ich Sie bitten wollte, zu Eugene McInnes zu gehen. Kennen Sie seine Kneipe? Ja, ich war heute dort. Sagen Sie ihm einen Gruß von seiner Tante. Sie sei mit ihrer freundlichen Hilfe wohlbehalten nach Hause gelangt.